Abschnitt 2 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel: Etwas von der Nordsee, Teil 1. Das Meer ist der Raum der Hoffnung und der Zufälle launisch reich. Wie der Wind mit Gedankensschnelle läuft um die ganze Windrose, wechseln hier des Geschickes Lose. Dreht das Glück seine Kugel um, auf den Wellen ist alles Welle, auf dem Meer ist kein Eigentum. Schiller. Unter allen Meeresräumen unserer Erde nimmt die Nordsee insofern eine Ausnahmestellung ein, als ihre Grenzen genauso wie die politischen Areale der zivilisierten Welt auf diplomatischem Wege vereinbart und festgesetzt sind. Das ist in dem internationalen Vertrage zu Haag geschehen, der am 6. Mai 1882 von den 6 Nordseemächten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Dänemark über die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee außerhalb der Küstengewässer abgeschlossen wurde. Nach den Bestimmungen dieses Vertrages werden die Grenzen der Nordsee gebildet. Im Norden durch den 61. Grad nördlicher Breite, im Osten und im Süden erstens durch die norwegische Küste zwischen dem 61. Grade nördlicher Breite und dem Leuchtturm von Lindesnäs, Norwegen. Zweitens durch eine gerade Linie, die man sich von dem Leuchtturm von Lindesnäs, Norwegen, nach dem Leuchtturm von Hanstholm, Dänemark, gezogen denkt. Drittens durch die Küsten Dänemarks, Deutschlands, der Niederlande, Belgiens und Frankreichs bis zum Leuchtturm von Grinès, Frankreich. Im Westen erstens durch eine gerade Linie, die man sich vom Leuchtturm von Grinès, Frankreich, nach dem östlichen Feuer von South Foreland, England, gezogen denkt. Zweitens durch die Ostküsten von England und Schottland. Drittens durch eine gerade Linie, welche Duncansby Head, Schottland, mit der Südspitze von South Ronaldsay, Orkney-Inseln, verbindet. Viertens durch die Ostküsten der Orkney-Inseln. Fünftens durch eine gerade Linie, welche das Feuer von North Ronaldsay, Orkney-Inseln, mit dem Feuer von Sumborough Head, Shetland-Inseln, verbindet. Sechstens durch die Ostküsten der Shetland-Inseln. Siebtens durch den Meridian des Feuers von North Unst, Shetland-Inseln, bis zum 61. Grad nördlicher Breite. Der deutsche Anteil der Nordseeküste gleicht in seiner Grundform einem rechten Winkel, dessen Scheitel etwa bei Brunsbüttel an der Elbe zu suchen ist und dessen beide Schenkel gleiche Länge besitzen und einerseits bei Borkum, andererseits bei Widding in Nordschleswig endigen. Ihr westlichster Punkt ist die Westspitze der äußersten ostfriesischen Inseln, des Eilands Borkum, der unter 6 Grad 40 Minuten östlicher Länge und 53 Grad 35 Minuten nördlicher Breite liegt. Ihr nördlichster ist da zu suchen, wo die deutsch-dänische Grenze zwischen dem dänischen Grenzorte Westerwedstedt und dem deutschen Dorfe Endrup bei Widding in Nordschleswig das Wattenmeer erreicht. Und zwar unter 8 Grad 40 Minuten östlicher Länge und 55 Grad 17 Minuten nördlicher Breite. Der südlichste Punkt der deutschen Nordseeküste ist zugleich der südlichste des deutschen Dollardufers, da, wo die deutsche Westgrenze den Dollard erreicht, an der Mündung des Grenzflüsschens zwischen Deutschland und Holland, der Westerwohlschen Aa und befindet sich unter 7 Grad 13 Minuten östlicher Länge und 53 Grad 14 Minuten nördlicher Breite. Als der östlichste Punkt präsentiert sich Meldorf in Dithmarschen unter 9 Grad 2 Minuten östlicher Länge und 54 Grad 29 Minuten nördlicher Breite. Zwei Inselgirlanden umsäumen das deutsche Nordseegestade und auf diese Weise entsteht eine Doppelküste, deren innerer Teil von der eigentlichen Festlandsküste gebildet wird, während der äußere der Inselküste mit der Westspitze von Borkum und der Nordspitze von Römm als Eckpfeiler angehört. Der nordsüdlich verlaufende Teil unseres Küstengebietes zeigt in seiner nördlichen Hälfte drei Einbuchtungen, diejenige von Husum, von Tönning und von Meldorf, denen die Halbinseln Eiderstedts, der Landschaft Wesselburen und Diek-Sands entsprechen. Die Buchten des Dollard und der Jade und die Mündungen der Weser und der Elbe gliedern den ostwestlich verlaufenden Küstenteil. Eine selbstständige Flutwelle besitzt die Nordsee bekanntlich nicht, sondern ihre Gezeitenbewegung erhält sie durch zwei aus dem Atlantischen Ozean nördlich von Schottland und durch den Ärmelkanal eintretende Flutwellen. So entstehen eine Anzahl von Strömungen, welche die Gezeitenbewegungen an der Nordseeküste zu recht komplizierten machen. 6 Stunden braucht die Flutwelle, um von der britischen Ostküste bis zu den nordfriesischen Inseln zu gelangen. 6 Stunden lang läuft der Ebbestrom denselben Weg zurück. Wenn sich der Meeresspiegel am Ostrande des Beckens hebt, sinkt er an dessen Westrande und umgekehrt. An der dem offenen Meere zugewandten deutschen Nordseeküste schwankt der Flutwechsel zwischen 2,5 und 3,5 Meter und wird im Mittel als 3,3 Meter angenommen. Den höchsten Betrag zeigt Wilhelmshaven mit 3,5 Meter, dann folgen Geestemünde und Bremerhaven mit 3,3 Meter, Brake mit 3 Meter, Emden mit 2,8 Meter, Borkum und Wangerog mit 2,5 Meter und so fort. Das Minimum aller unmittelbar am Meere gelegenen deutschen Orte weist Helgoland aus. 2,8 Meter zur Springzeit, 1,8 Meter zur Nippzeit. Von den Gezeiten unabhängige, also selbstständige Strömungen sind nur in demjenigen Teile der Nordsee vorhanden, in welchem die Gezeitenerscheinungen nahezu verschwinden, kommen also für unser Küstengebiet nicht in Betracht. In den geringen Tiefen der Nordsee, wo die Wellenbewegung sich bis auf den Grund fortpflanzt, vermögen die Windströmungen, die ganze Wassermasse in Bewegung zu setzen. Sobald aber der Wind wieder aufhört, müssen auch diese ganzen Wallungen derselben wieder verschwinden. Von der Erregung beständiger Strömungen in der mittleren Windesrichtung kann in der Nordsee keine Rede sein. Dagegen bedingt die Gestaltung der Küsten Veränderungen des Meeresniveaus, sobald der Wind das Wasser vor sich hertreibt. Und dieser Windstau gibt dann zu Strömungen Veranlassung, welche noch andauern können, wenn sich die Windrichtung bereits geändert hat. Zu den charakteristischen Erscheinungen der Nordsee gehören die Sturmfluten, die dann eintreten, wenn auf einen starken und anhaltenden Südweststurm, der das Wasser durch den Kanal in die Nordsee gepresst hat, plötzlich ein Nordweststurm folgt, der die vereinigten Wassermassen gegen die deutschen Küsten treibt. Vernichtende Wirkungen von grausiger Art, beträchtliche Verluste an Land- und Menschenleben haben diese Sturmfluten zuweilen hervorgebracht, wenn auch diese Verheerungen von der Sage manchmal ins Maßlose und Ungeheuerliche übertrieben worden sind. An den Küsten und besonders an deren sich verengenden Winkeln und Buchten steigt die Flut dann am höchsten. Nach den von Eilker angestellten Untersuchungen fällt die Mehrzahl der sämtlichen Sturmfluten, von denen man bisher überhaupt Kunde erhalten hat, in den Monat November, etwa ein Viertel der Gesamtsumme. Dann folgen Januar, Dezember und Oktober. Die geringste Zahl zeigen Juni und Juli. Auf die 6 Wintermonate, Oktober bis März, kommt eine 5-mal größere Zahl schwererer Sturmfluten als auf die Sommermonate. Das wird erklärlich, wenn man bedenkt, dass es heftige Stürme, förmliche Orkane sind, welche diese Katastrophen herbeiführen. Ungewöhnlich heftige Stürme und Orkane sind aber weiter nichts als abnorme Gleichgewichtsstörungen des Luftmeeres, und die an unserer Nordseeküste gemachten Beobachtungen zeigen, dass gerade in den Wintermonaten die extremsten Barometerschwankungen vorkommen. Unser Gebiet ist in dem Zeitraum von 1500 bis 1800 durchschnittlich von 50 schweren Sturmfluten in jedem Jahrhundert heimgesucht worden. Weiter oben ist bereits betont worden, dass die Überlieferungen von den durch diese Katastrophen hervorgerufenen Verheerungen in vielen Dingen zuweilen gar sehr übertrieben sind. Ganz besonders gilt dies von den Chronisten des Mittelalters, deren Zahl keine geringe ist. Ihre Erzählungen bedürften daher erst einer recht gründlichen kritischen Sichtung, bevor man dieselben als Grundlagen für eine Gesamtdarstellung der Sturmfluten an unserer Nordseeküste benutzen könnte. Für Nordfriesland ist das durch die schönen Untersuchungen Reimer Hansens geschehen, und es soll deshalb in einem der folgenden Abschnitte ein kurzer Überblick über die hier in Frage kommenden Ereignisse an der schleswig-holsteinischen Meeresküste mit eingehender Berücksichtigung der soeben angeführten Forschungen gegeben werden. Die Temperatur an der Wasseroberfläche der Nordsee folgt der Temperatur der Luft unter Abstumpfung der Extreme wegen der großen Wärmeabsorption des Wassers. Die Temperaturschwankungen des Oberflächenwassers sind in der Nähe des offenen Ozeans am geringsten, da, wo das Wasser vom Lande eingeschlossen ist, am größten, und das Maximum der Temperatur fällt in die Mitte August, das Minimum in die erste Hälfte des Monats März. Mit zunehmender Tiefe nehmen die Temperaturschwankungen des Wassers ab. Die Schwankungen des Salzgehalts im Nordseewasser sind weniger groß und weniger ungleichmäßig als die der Lufttemperatur folgenden Wassertemperaturen. Im nördlichen, tiefen Teil der Nordsee treffen wir das schwerste, salzigste Wasser an mit 3,56 bis 3,52% Salzgehalt. Als dem Nordseewasser in seinem mittleren, von fremden Zuflüssen wenig berührten Becken zukommend, kann ein Salzgehalt von 3,52 bis 3,48% gelten. In der deutschen Bucht erleidet das Salzwasser durch die Zuflüsse der deutschen Ströme eine Verdünnung, die sich sehr weit bemerkbar macht. Das Maximum der Dichtigkeit fällt hier in den Sommer und Herbst, das Minimum in den Winter und in das Frühjahr, entsprechend den schwankenden Wassermengen, welche von den Flüssen abgeführt werden. Für die Zeit vom November bis einschließlich April betragen die Abflussmengen der Elbe und Weser mehr als das Doppelte, 1:0,45, derjenigen für die Sommerzeit vom Mai bis Oktober. Die Weser erreicht im Februar, die Elbe im März ihren höchsten, beide Flüsse im September ihren niedrigsten Wasserstand. Für die Weser verhält sich die Abflussmenge des wasserärmsten Monats zu der des wasserreichsten, bei Minden, wie 1:4. Für die Elbe, bei Torgau, wie 1:5,2. folgende Jahreszeitenmittel des Salzgehaltes an der Oberfläche des Nordseewassers sind in den Jahren 1874 bis 1876 festgestellt worden. Beobachtungsort Borkum Feuerschiff, Winter 3,25, Frühling 3,25, Sommer 3,28, Herbst 3,31, Jahr 3,28. Beobachtungsort Weser, Außenfeuerschiff, Winter 3,46, Frühling 3,31, Sommer 3,28, Herbst 3,35, Jahr 3,35. Beobachtungsort Helgoland, Winter 3,42, Frühling 3,29, Sommer 3,26, Herbst 3,41, Jahr 3,34. Beobachtungsort List auf Sylt, Winter 2,97, Frühling 3,03, Sommer 3,24, Herbst 3,08, Jahr 3,08. Nach den Mitteilungen von Ahrens enthalten 7680 Teile Nordseewasser Chlornatrium, 197,5 Teile Chlormagnesium, 28,362 Teile Chlorkalium, 4,446 Teile schwefelsaure Talgerde, 10,2 Teile schwefelsaure Kalkerde, 4,926 Teile Kieselerde, 0,782 Teile. Nach Pfaff zerfällt der Salzgehalt des Nordseewassers zu 3,44% angenommen in Chlornatrium 74,20 Teile, Chlormagnesium 11,04 Teile, Chlorkalium 3,80 Teile, Bromnatrium 1,09 Teile, schwefelsaurer Kalk 4,72 Teile, schwefelsaure Magnesia 5,15 Teile. Der starke Salzgehalt und die hohe Temperatur ihres Wassers lassen ein Zufrieren der Nordsee auf hoher See niemals zu. Dagegen sind Eisbildungen an den Küsten und im Wattenmeer nicht selten. Wir werden noch im Folgenden Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.